Alles. Alles. Alles, alles, alles, was irgendwie mit Quellen und Fundierung ist aus Substanzen stecken, tanzen, Trommelstöcke, Rosenstöcke, neue Schuhe, schöne Knie, Miracoli, Hahnemann, Sand, Globuli. Alles, alles, alles, alles, alles, alles, was irgendwen ist. Jedes Mal, jedes Jahr zu Silvester, Musik für Luftbefeuchter und Trilester, die Flasche, der Turm, der Mond und Aspirin. Pilze, die sich finden lassen, Wechselstrom, bewegte Massen, der große Regen oder das Regal, ein frisch bezogenes Bett, Flecken, Teufel und Vanillin. Zuckerguss, Energie, Haltungssatz, Zungenkuss, in Schäferstunden. Alles, alles, alles wird neu erfunden. Alles, alles, alles, alles, alles, alles, was irgendwie nützt. Alles, was ist, was war, war nicht genug, wird neu erfunden. Alles, was war, war als Erklärung für die Katz. Die ganze Welt entsäuert und entsteint, gebrannt, destilliert und als Carpe Diem den Weltbrand von uns gierig konsumiert. Auf Abusus folgt der Kater, das ist Usus, aber als Erklärung für die Katz. Für mich und die Bakrankenin bleibt der Rausch ein Muss. Zuckerguss, Energie, Erhaltungssatz, Zungenkuss in Schäferstunden. Alles, alles, was irgendwie nützt.